mit Bibel heute durchs Buch der Bücher. Auf ERF Plus. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Wenn ein Mensch etwas sieht, was er nicht kennt, hat er begreiflicherweise Schwierigkeiten, das Gesehene zu beschreiben. So ergeht es Hesekiel, als Gott sich ihm offenbart und ihm eine Vision gibt. Hesekiel sieht Gottes Thronwagen eingehüllt in Feuer und Rauch. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des Buches Hesekiel die Verse 1 bis 12. Im 30. Jahr, am 5. Tage des 4. Monats, als ich unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, tat sich der Himmel auf und Gott zeigte mir Gesichte. Am 5. Tag des Monats. Es war das 5. Jahr, nachdem der König Jojachin gefangen weggeführt war. Da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Und ich sah, und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer. Und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Und jede von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Und ihre Beine standen gerade, und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes, glattes Kupfer. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten. Die vier hatten Angesichter und Flügel. Ihre Flügel berührten einer den anderen, und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet. Je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Soweit Verse aus dem ersten Kapitel des Buches Hesekiel. Den Text auslegen wird Hans-Otto Hebbinghaus aus Gifhorn. Als Kind hatte ich einen guten Freund. Er machte regelmäßig mit seinen Eltern an der holländischen Nordsee Urlaub. Ich bekam dann nicht nur eine Ansichtskarte geschickt, sondern auch, was es damals noch nicht in Deutschland gab, eine Tafel weiße Schokolade, über die ich nur staunen konnte. Kein Wunder, dass mein Wunsch, auch einmal nach Holland und an die Nordsee zu fahren, von Jahr zu Jahr wuchs. Gleichermaßen verstärkte sich auch mein Druck auf die Eltern. Im Sommer 1958 hatte ich sie dann so weit gebracht, dass sie mit mir für einen Tag an die See fuhren. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen, als ich das erste Mal in meinem Leben eine Düne hochkletterte. So einen riesigen Sandkasten hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und dann das weite Meer, der endlose Blick bis zum Horizont, der sich mit dem Meer zu einer geraden Linie verschmolz. Da war das permanente leise Plätschern der immer wiederkehrenden Wellen, die salzige Luft, die unzählbaren Möwen, das fröhliche Strandgetümmel. Wenige Minuten später spürte ich die Priele an den Füßen und schmeckte den ersten Schluck Salzwasser. Diese Eindrücke haben sich unauslöschlich in das Bewusstsein des 10-jährigen Jungen aus dem Bergischen Land, der bis dahin nur die Remscheider Talsperre kannte, bis zum heutigen Tag wie kein zweites Ereignis eingegraben. Natürlich gab es in meinem Leben immer wieder großartige Erlebnisse, über die ich bis heute nur staunen kann. Wie meine Bekehrung, mein erster Flug, der Mauerfall oder 2014 eine lebensrettende Stammzellentransplantation. Aber jenes Erlebnis in Holland ist doch für mich an Größe und Faszination mit nichts in meinem Leben zu vergleichen. So ist es denn auch kein Wunder, wenn mir sofort beim Nachdenken der Worte von Hesekiel mein erster Tag an der See einfiel. Wer ist dieser Mann, der solche Zeilen schrieb, die mehrmals gelesen bzw. gehört werden müssen, um sie auch nur annähernd zu verstehen? Hesekiel, wörtlich übersetzt, Gott möge kräftigen, war ein jüdischer Priester, der im Rahmen der Verbannung des jüdischen Volkes 597 vor Christi nach Babylon weggeführt wurde und dort bis ca. 571 gewirkt hat. Die Situation, in der der Hüter und Prophet lebte, war nicht einfach, denn plötzlich brach in die Glaubenswelt der im Exil lebenden Juden das Glaubensgut der Babylonier ein. Um sich hier deutlich und scharf abgrenzen zu können, bietet der Prophet eine Art Glaubensgrundkurs an. Die Lektion 1 handelt von Gottes unbegreiflicher Größe und Herrlichkeit. Der Prophet beginnt mit einer Vision, demgegenüber die angebliche Mächtigkeit der umfangreichen babylonischen Götterwelt weniger als ein Nichts erscheint. Hesekiel sieht in seiner Vision Gottes Thronwagen, eingehüllt in Feuer und Rauch. Das Gesehene schlingt sich ineinander und verbreitet eine solche Helligkeit, als wäre es glänzendes Metall. Dann sieht Hesekiel eine Gestalt von vier lebendigen Wesen in menschlicher Form mit vier Angesichtern und je vier Flügeln. Es folgen zahlreiche Details des Gesehenen, die genauer beschrieben werden. Auch ist die Rede von Rädern, die mit Augen besetzt sind, und das alles bewegt sich absolut synchron. Diese Beschreibung ist so gewaltig, dass man sie kaum verstehen und noch weniger deuten kann. Die Vision gilt nicht etwa Gott, nein, weit gefehlt, sondern ausschließlich nur seinem Thronwagen. Wenn schon dieser Ort mit Worten kaum beschrieben werden kann, wie wird das erst mit der Größe Gottes sein? Die Herrlichkeit des Herrn ist ein Zentralbegriff biblischer Theologie. Er bezeichnet die Majestät und Hoheit Gottes über allem anderen, was es auf dieser Welt gibt. Diese übersteigt alles, was sich der Mensch denken und vorstellen kann. Hesekiel macht deutlich, dass sie in dieser Welt vom Menschen weder in vollem Umfang geschaut noch ertragen werden kann. Wer das versucht, gleicht einem Mann, der in dunkler Nacht mit einer Kerze am Fuß des Mount Everest steht und nur aus dem Sichtbaren die Größe des gewaltigen Berges erkennen will. Wenn man sich mit den Bildern des Propheten auseinandersetzt, könnte man leicht den Eindruck gewinnen, dass es sich bei der Beschreibung um einen Stoff handelt, aus dem die Träume sind. Sie können in ihrer Genauigkeit, detaillierten Ausschmückung und dadurch nicht nachvollziehbaren Umsetzung in unsere kleinen Welt als detaillierte Vorlage eines Science-Fiction-Films von besonderem Format dienen, wenn man den zahlreichen blumigen Fantasien im Internet Glauben schenken würde. Mit Hesekiels Vision wurde seine Berufung eingeleitet, die er brauchte, um den nach Babylon verschleppten Juden eindrücklich zu verdeutlichen, dass ihr Exil als verdiente Strafe für den Abfall Israels zu anderen Göttern zu verstehen ist. Auch wenn diese Vision inzwischen rund 2600 Jahre alt ist, so verursacht sie auch heute noch, nein, nicht ungläubiges, sondern tiefes gläubiges Staunen über Gottes Größe und seine Herrlichkeit und Heiligkeit, die im Gegensatz zur vergänglichen Welt steht. Sie wird aber auch dadurch deutlich, dass der Sohn Gottes sich so klein machen kann, dass er das himmlische Licht eintauscht gegen eine blasse Funzel in einem Stall. So groß ist Gott, dass er so heruntergekommen in diese Welt auftritt. Und wenn ich ihn dann noch am Kreuze zwischen zwei Verbrechern sehe, wie er auch für meine Schuld leiden und sterben muss, kann es keinen Glauben ohne lebenslanges Staunen über die Größe und Herrlichkeit Gottes geben. Die Gefahr, in der wir uns oft befinden, ist der Umstand, dass wir uns schon längst an diese Fakten gewöhnt haben. Sie sind uns inzwischen so vertraut, dass wir vielleicht mehr über das Können des neuen Organisten oder die neue Bestuhlung staunen, als über die Botschaft, die im Gottesdienst verkündigt wird. Deshalb lasst uns wieder neu das Staunen lernen und es als unverzichtbares Element unseres Glaubens erkennen und leben. Wenn schon mein erster Seetag ein immer wieder neues, lebenslanges Staunen über Gottes Schöpfung bewirkte, um wie viel mehr Hesekiels Vision, die auch uns die Augen öffnen will, für die unendlich große Herrlichkeit und Liebe Gottes, die in unserer Welt täglich neu einbrechen will, auch wenn so oft viel dagegen spricht. Und dann kann man verstehen, was die 2009 verstorbene Sängerin Hella Heinzmann meint, wenn sie singt: Wie viele Engel wurden wohl für mich schon losgeschickt? Wie viel Druck hat Gott von mir genommen? Wie viel Trost fand ich bei ihm in Zeiten schwerer Not? Wie viel Zuspruch habe ich bekommen? Da kann man nur staunen über Gott und über die Wunder, die er tut. Fangen Sie doch an, wieder neu zu staunen über Gottes Größe, Heiligkeit und vor allen Dingen über seine Liebe. Schöne Stunden hat mir Gott bis jetzt geschenkt. Wie viel gute Jahre, wie viel Liebe. Wie viel Hilfe konnte ich in kleinen Dingen sehen. Wüsste nicht, wo ich alleine bliebe. Da kann man nur staunen über Gott und über die Gottes unbegreifliche Größe und Herrlichkeit, das war Thema in Bibel heute. Hans-Otto Heppinghaus aus Gifhorn beschäftigte sich mit Versen aus dem ersten Kapitel des Buches Hesekiel. Die Lesung haben wir aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft eingespielt.